raus aus den Pantoffeln, rein in diese Schuhe, die nur mir passen. Ich weiß, ihr lasst mich ungern gehen, aber ihr müsst auch verstehen, euer Papa muss Musik machen. Zwischen Fudora-Tüten und Bierflaschen. Ist einfach so passieren lassen. Ich mein, einfach mit den Jungs ein bisschen Weed puffen, Reime auf den Beat packen, wie gesagt, Musik machen. Denn keiner macht es so wie Papa, weil keiner hier gemacht ist so wie Papa. Sie versuchen es mit Maske so wie Papa, doch sehen keine Sonne, weil sie nur im Schatten stehen von Papa. Ich geh da raus und spiel vor Tausenden von Leuten. Ich bin aufgewacht, doch hab noch lang nicht aufgehört zu träumen. Und ich weiß, ihr macht euch Sorgen, denn da draußen ist der Teufel. Aber bald komm ich nach Hause mit der Beute, so wie immer. Zähl die Gold- und Platin-Awards. Ich bin dieser Rapper mit den Radiosongs. Spiel die großen Hallen, mir ist egal, ob du kommst. Deine Mutter kriegt die Karte umsonst, was hältst du davon? Ich komm aus dem Drecksviertel. Und ja, ich wohn jetzt im Speckgürtel. Es gibt Verlierer und Gewinner, doch egal wie dieses Leben spielt, Berliner ist man immer so wie ich. Meine Stadt, mein Zuhause, mein Viertel, meine Gegend, mein Palast. Meine Jungs, die Familie, die Leute, die ich liebe, alle satt. Ich könnte mich zur Ruhe setzen und einfach genießen als ein Mann, der alles hat. Doch ich muss weitermachen, denn die Modus Mio Playlist geht mir auf den Sack. Und ich kenn einfach kein Ende, keine klare Grenze. Ich mach so wie ich denke, gebe Gas, auch wenn ich bremse. Park den Wagen vorm Wempe, ich spar nicht für die Rente. Will 22 Knaben, die mich tragen auf ner Sänfte. Mann, ich bin wieder auf Sendung. Hol dir Popcorn und Getränke, ich geb wieder ein zum Besten und ihr klopft euch auf die Schenkel. Deine Eltern, deine Freunde, die Cousins und deren Enkel. Diese Hipster und die Gangster, meine Fans, sie alle nennen mich Legende. Ich glaub nicht, dass ich eine Legende bin, weil Legende so nach Ende klingt. Erstmal dieses Album, das achte. Ich und keine Maske.